Deutschlandfunk Kultur Tonart. Er ist eine lebende Legende, er ist ein Volksheld, eine Ikone der griechischen Kultur. Er ist aber auch Komponist, Politiker, Schriftsteller und Freiheitskämpfer. Heute wird Mikis Theodorakis 95 Jahre alt und Thomas Bormann gratuliert. Zwei Takte reichen schon und die meisten summen gleich die Melodie mit. Sie haben einen griechischen Strand vor Augen, auf dem fröhliche Menschen in langen Reihen Sirtaki tanzen. Mikis Theodorakis hat diese Musik 1964 komponiert für den Kultfilm Alexis Sorbas. Es ist das griechische Lied schlechthin, ein Riesenerfolg, der aber, so beklagte Mikis Theodorakis einmal, wie ein Stein an ihm hänge. Denn Mikis Theodorakis hat nicht nur leichte, schöne Filmmusik geschrieben, sondern auch Opern und Sinfonien, Kammermusik und Volkslieder, immer mit einer klaren Botschaft. So vertonte Theodorakis die Gedichte des Lyrikers Yannis Ritsos. In einem Klagelied weint eine Mutter um ihren Sohn, der von der Polizei erschossen wurde. Mikis Theodorakis hat selbst viel Gewalt, viel Unterdrückung erleiden müssen. Dreimal war er in Lagerhaft, wurde gefoltert. Während des Zweiten Weltkriegs, als deutsche Nazitruppen Griechenland besetzten, schloss sich der junge Mikis Theodorakis den kommunistischen Widerstandskämpfern an. Er kam in Lagerhaft, war nach Kriegsende kurz frei, aber dann brach in Griechenland der Bürgerkrieg aus und die Machthaber steckten Theodorakis ins berüchtigte Folterlager auf der Gefangeneninsel Makronissos. Über diese Zeit sagte Mikis Theodorakis später einmal: Wir wussten nicht, ob wir den nächsten Tag überleben würden. Wir hatten kein Wasser auf Makronissos. Durst ist das Schlimmste. Es war sehr schwer. Musik zu schreiben, das war für mich der Ausweg. Komponieren, das half ihm durchzuhalten, das half ihm zu überleben. Und als er endlich frei war, studierte er in Paris Musik, komponierte große Symphonien. Das war schon anstrengend, sagte Mikis Theodorakis einmal in einem Interview. Wenn mir das alles zu trocken und theoretisch wurde, habe ich zur Erholung wieder Volkslieder komponiert. Und das machte mich wieder fit und aktiv für den politischen Kampf. 1967 dann, die Militärs übernehmen die Macht in Griechenland. Sie verhaften Mikis Theodorakis und sie verbieten seine Lieder. Die aber werden zum Symbol des Widerstands gegen die Diktatur. Nur noch ausländische Sender, wie die Deutsche Welle in Köln, spielen die Musik, die vielen Griechen so viel bedeutet. Sie hören jetzt 10 Minuten verbotene Musik von Mikis Theodorakis. Wie ein Volksheld wird Mikis Theodorakis gefeiert, als er nach dem Ende der Militärdiktatur nach Athen zurückkehrt. Und auch heute noch gilt, wann immer seine Lieder in einer Taverne erklingen, sogleich singt der halbe Saal mit. Mikis Theodorakis, Komponist und Kämpfer, Patriot und Politiker, immer rastlos, immer streitbar. Er saß für die Kommunisten im Parlament und später für die Konservativen. Er wurde Minister und kämpfte für die Aussöhnung zwischen Griechen und Türken. Er geißelte die Sparpolitik der EU und trat zuletzt vor 2 Jahren bei einer Demonstration auf, gegen den Kompromiss im Namensstreit mit dem Nachbarland, das nun offiziell Nordmazedonien heißt. Das Wort Mazedonien sei griechisch, das dürfe das Nachbarland nicht benutzen, meinte Theodorakis und ließ sich dafür von Nationalisten und Rechtsradikalen bejubeln. Mikis Theodorakis, er bleibt immer unberechenbar, aber immer auch ein Vorbild für seine Fans. Einer von ihnen, Spiros Ballas aus Athen, sagt warum. Theodorakis ist für uns wie ein großer Vater, weil wir mit seiner Musik aufgewachsen sind. Seine Musik ist verbunden mit den politischen Ereignissen in Griechenland, mit dem, was seit den 30er Jahren passiert ist, mit den Enttäuschungen. Die Musik hat weniger zu tun mit Dünkel oder Pracht. Sie enthält viel Melancholie und hat oft eine große Tiefe. Seinen 95. Geburtstag heute feiert Mikis Theodorakis in seinem Haus in Athen mit einem kleinen Privatkonzert auf der Veranda. Der Trompeter Otto Sauter aus Deutschland spielt die Titelmusik des Films Z, auch eine Melodie für die Ewigkeit von Mikis Theodorakis. Eine griechische Legende feiert heute ihren 95. Geburtstag, Mikis Theodorakis. Diesen Beitrag können Sie noch einmal nachhören in unserer Mediathek im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.